Bitte kannst du kannst so Licht anmachen. Hinter dir direkt. La haula la. Ja gut. Noch zwei weiter. Ja genau. Lass mal beide. Komm, man kann hier sehen, es kann. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد Barakallahu fikum, unser Unterricht auf Arabisch und Deutsch, und wir machen weiter mit Erklärung von Riyad Salihin. Wir sind bei Kapitel 71, das Kapitel von der Bescheidenheit. Wa'an Anas radiyallahu anhu, annahu sallallahu alayhi wa sallam marra ala sibyan fasallama alayhim wa qal, au afwan. Wa'an Anas radiyallahu anhu, haben wir das nicht genommen voriges Mal? Anas, dass er an Jungs vorbeikam, der hat sie begrüßt. Ah, das haben wir was anderes genommen, klar. Das haben wir mit der kleinen Mädchen. Okay, خلاص. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بارك الله فيكم إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان الصغار مع أنه في ديننا بارك الله فيكم الصغير هو الذي يسلم على الكبير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر عليهم للتربية والتعليم والإرشاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والحديث الذي كان قبله كانت الجارية الصغيرة الوليدة الصغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها صلوات ربي وسلامه عليه وهذا من حسن أخلاقه وأدبه صلوات ربي وسلامه عليه لذلك يا أخوة من السنة أن تسلم على من تعرفه من المسلمين ومن لا تعرفه من المسلم أن تسلم عليه حتى ولو كان صغيرا وابتداء السلام أفضل من الرد وإن كان أهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من يرى أن الابتداء فرض والرد سنة ومنهم من يرى أن الابتداء سنة والرد فرض ومنهم من يرى أن الأمرين سنة ومنهم من يرى أن الأمرين واجب الصحيح يا أخوة أن الإنسان لابد أن يبدأ بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تكلم معك أحد ولم يبدأ بالسلام فلا تجيب أو لن يبدأ بالسلام وأما رد السلام فحق المسلم على المسلم خمس ومنها أن يرد عليه السلام ذلك الصحيح ولكن من يبدأ بالسلام الماشي يسلم على القاعد والمجموعة الصغيرة على الكبيرة والصغير على الكبير وعلى الرغم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه صلوات ربي وسلامه عليه وتربية وتوجيها وتعليما كان يسلم حتى على الصغار بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا حديث by me 610 und by euch ist das 600 eigentlich 4 oder 5 sollte das sein Auf jeden Fall sechs, ja, die sind vier Hadithe oder fünf Hadithe. Barakallahu fikum, sagallahu khairan, Anas radhiyallahu anhu erzählte, dass er an junge Leute, an junge Kinder vorbeikam. Und er hat sie begrüßt mit Assalamu alaikum. Und dann sagt er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegt es zu tun. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das hat hier damit zu tun, Barakallahu fikum, Begrüßung. Die Begrüßung. Normalerweise in unserer Religion, der Kleine begrüßt den Älteren. Das wird der Jüngere, Entschuldigung, begrüßt den Älteren. Die wenig Leute begrüßen die mehr Leute. Der Laufende oder der Gehende begrüßt der Sitzende, den Sitzenden. Und derjenige, der auf dem Reiter, auf dem Pferd ist, begrüßt derjenige, der läuft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist die beste Person, Und der ist auch älter als diese Kinder. Aber trotzdem hat er das getan. Warum? Damit er ihnen beibringt, dass sie Respekt haben müssen, dass sie Adab bekommen, Erziehung bekommen, damit er auch ihnen zeigt, wie ein Muslim sein sollte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war vorbildlich. Und er hat das gemacht. Normalerweise sie sollten den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zuerst begrüßt, da, weil er bescheiden war. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Und wir haben die vorherige Überlieferung auch durchgenommen. Und zwar Anas auch erzählte, dass der Prophet, das war auch von Anas, von Abi Huraira, Entschuldigung. Abu Huraira hat erzählt, dass die kleine Mädchen, dass das kleine Mädchen oder die kleine Sklavin von Medina, die hat die Hand vom Propheten genommen, bis der Prophet das erledigt hat, was sie wollte. Und deshalb, Barakallahu fikum, die Begrüßung, normalerweise in unserer Religion Begrüßung, wir haben verschiedene Ansichten der Gelehrten. Manche sagen, Begrüßen ist Pflicht mit Salamu alaikum, natürlich bei Muslimen, und Antworten ist Sunnah. Andere sagen, nein, Begrüßen ist Sunnah, Antwort ist Pflicht. Andere sagen, beide Sunnah, und es gibt noch eine Ansicht, beide Pflicht. Und Barakallahu fikum, hier abgesehen davon, Sunnah oder Pflicht, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat damit angefangen und das ist der Beweis, dass er Demut hat, dass er sallallahu alaihi wasallam bescheiden war, salawatu rabbi wa salamu alaihi, dass er auch kleine Kinder salam gegeben hat, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa an al-Aswad ibn Yazid qala sa'altu Aisha radiyallahu anha ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري رواه البخاري بارك الله فيكم من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان في خدمة أهله صلوات ربي وسلامه عليه كان في مهنة أهله ماذا يعني في مهنة أهله أي أنه يخدمهم في البيت يخصف النعل ويحلب الشاة صلوات ربي وسلامه عليه صور أنه يخيط النعل صلوات ربي وسلامه وهو أفضل الناس وأفضل المخلوقين وجاهه عند الله عظيم ولا يدخل الجنة أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من تفتح له أبواب الجنة وهو الذي يشفع وهو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة فسبحان الله ماذا يفعل؟ يخدم أهله فإذا حضرت الصلاة فيخرج إليها لأن الصلاة أهم وأوجب فمثلا الإنسان في بيته يستطيع إذا كان يستطيع أن يطبخ فليطبخ إذا كان يستطيع أن يغسل شيء فليغسل لأنه يثاب عليه، لأنه هكذا يجعل النية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفعل ذلك في بيته، فهو يجعل نيته كذلك هذه النية ويؤجر على هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والصحيح طبعا أن الإنسان إذا كان في خدمة أهله أن أهل البيت أهل الإنسان يزدادون احتراما له ومحبة له وليس العكس. ولكن يا أخوة في زماننا قلبت الأمور. لو في زماننا رأيت رجلا يخدم أهله لاستهزئ به. وللأسف حتى النساء أصبحت تفرض ذلك على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفرض هذا عليه، إنما كان يفعل ذلك مختارا، لأنه أفضل الناس على الإطلاق، أفضل المخلوقين صلوات ربي وسلامه عليه، كان يفعل ذلك. ولكن من ذا الذي يصل بخلقه وبتعامله وبأدبه وبتواضعه إلى هذه الدرجة؟ لا أحد. ولكن الإنسان يستطيع أن يحاول أن يكون على سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الأسود ابن يزيد برشتته بس عائشة رضوان الله عليها قفخاك تفوغدين بس فليكت دي بروفيت صلى الله عليه وسلم ان زينم هاوسات ستون زي انفوتت فليكت ام دينس في زينة فاميليين انجهورجين zu sein. Das heißt, ihnen bei der Arbeit zu helfen. Und wenn es Zeit zum Gebet, Salah, wurde, ging er zum Gebet hinaus. Die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Er war im Dienst seiner Familie. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Schau mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bescheiden war. Was hat er gemacht? Er hat manchmal sein Schnursenkel oder seine Schuhe sallallahu alaihi wa sallam, er hat das genäht. Er hat sallallahu alaihi wa sallam manchmal auch die Ziege gemäht. Gemolken. Er hat die Ziege gemolken sallallahu rabbi wa sallamu alaihi. Er hat geholfen. Zu Hause. Wer ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er ist der beste Mensch überhaupt. Und das beste Geschöpf überhaupt. Und er hilft zu Hause. Ohne Befehl von seinen Frauen. Ohne dass die Frau ihm sagt, bring oder komm und geh. Nein. Er selber macht das, weil er bescheiden war. Und wenn er etwas schaffen konnte und allein machen konnte, sallallahu alaihi wasallam, hat er das gemacht, ohne dass er seiner Frau das sagt. Weil er auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Und so sollten wir eigentlich sein. Das bedeutet, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hause im Dienst seiner Familie war und er hat geholfen zu Hause, dann könnten wir auch das machen. Das ist keine Schande. Aber leider in unserer Zeit, weil man alles durcheinander gebracht hat, da denkt man heute, bei manchen leider, sie denken, dass die Frauen bei ihnen Sklaven wären. Und er behandelt seine Ehefrau wie eine Sklavin. Du musst, sie muss alles tun, aber was tust du? Nichts. Beispiel. Der ist arbeitslos, der arbeitet nicht, der sucht nicht nach Arbeit, der sitzt die ganze Zeit zu Hause, er bleibt draußen in Cafés, und mit seinen Freunden geht er spazieren und dann kommt er zurück nach Hause, der sitzt die ganze Zeit vor Internet und das hängt davon ab, was er von Hobbys hat. Es gibt Cyberkämpfer, die fangen an nur zu schreiben. Es gibt andere, die chatten und die schreiben in Facebook die ganze Zeit und dann schläft er. Wenn er Lust hat natürlich, dann macht er bestimmte Themen. Wenn er keine Lust hat, dann schläft er natürlich von, sage ich jetzt, von 10 bis 11, 12, 13 Uhr Mittag. Und das ist der Tag. Und dann, es gibt bei manchen noch etwas dazu. Die Frau geht arbeiten. Die Frau geht arbeiten. Aber der sagt ihr, weh, dass du Fehler machst. Okay. Dann kommt sie, die Frau, die muss für ihn kochen, die muss die Wäsche machen, die muss zu Hause alles tun. Und er ist Pascha. Und nein, wenn seine Familie zu Hause etwas verlangen, dann kauft er die Top-Marken für sie. Aber wenn seine Kinder und seine Familie was brauchen, dann muss alles Second-Hand gekauft werden. So Typen sind nicht mehr selten unter Muslimen, leider, sondern die sind heutzutage die Mehrheit. Ist das? Und dann, wenn man die Frau fragt, ist dein Mann praktizierend? Sagt, ja, der ist praktizierend, mashallah. Der trägt Bart und der geht in die Moschee. Sagt man, wenn er praktizierend ist, der sollte erstmal lernen, wie der Prophet war zu Hause. Ich meine, ist es schlimm, dass dieser Mann, während seine Frau nicht da ist, dass er ein bisschen zu Hause was macht? Ist es schlimm, dass er ein bisschen diesen Druck auf seine Frau ein bisschen wegnimmt? Große Gelehrten in unserer Zeit auch haben zu Hause gearbeitet. Sie haben selber manchmal gekocht und manchmal gesehen. Ich war bei großen Gelehrten zu Hause, ich habe das gesehen. Ich rede nicht von der Luft. Ich habe das gesehen. Wie sie kochen und wie sie uns ein paar Sachen bringen und wie sie zu Hause sozusagen arbeiten. Und die finden das in Ordnung. Warum? Weil sie damit Lohn zielen, weil der Prophet s.a.w. das zu Hause gemacht hat. Das heißt, wenn du zu Hause hilfst und wenn du deine Frau hilfst, dann bekommst du dafür ihr Lohn. Das heißt nicht, ich sage dir, sei ein Lulli zu Hause. Ja, du bist Lolita und sie ist Jens. Ja, das habe ich nicht gemeint. Du bist Mann und du musst auch deine Position zu Hause nehmen. Aber es ist kein Problem, dass du was machst. Was ist der Richtige? So sagen, wenn man bescheiden ist, dann sollte man nicht wie ein Pascha spielen. Ja, wenn du ein Pascha spielen willst, dann sollst du auch diese Fähigkeiten haben wie ein Pascha. Wenn du arbeitest, alles zu Hause bringst, wenn deine Familie nicht braucht. Aber deine Frau soll arbeiten, deine Frau bringt Geld, deine Frau macht alles. Und am Ende, bei manchen, leider die nicht wenig sind, wird die Frau geschlagen und beschimpft und wird ihr alles weggenommen. Und der Pascha, was ist seine Arbeit? Nur Internet. Das sagt man, das sind wenige, das sind leider nicht wenige. Leider, sage ich. Deshalb sollte Allah fürchten, sollte man lernen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er war, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Er hat niemals eine Frau getadelt. Aber wir sind nicht der Prophet, mit Sicherheit. Und wir haben unsere Schwächen, wir machen Fehler, das wissen wir. Also sollte man versuchen, etwas anderes zu sein. Und wenn du so stolz bist, dann mach etwas, dass du nicht in die Kritik geraten wirst. Und der Schlaue ist derjenige, der keine Fehler macht, damit die Leute ihn nicht angreifen. Mach dich nicht angreifbar. Weil wenn ein Mann so ist mit diesen Eigenschaften, was ich vorhin erwähnt habe, und seine Frau beschwert sich, dann wird jeder, der Ahnung hat von der Religion, dieser Frau Recht geben. Und dann wird er kritisch stehen, der Mann. Deshalb muss man Allah fürchten, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, und man sollte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Wenn du etwas machen kannst, warum nicht? Meine, es gibt einige, wir machen Spaß manchmal, wir sagen, hast du Teller gewaschen, hast du das gemacht und sowas. Manche Leute, die nehmen das, als ob man beleidigt. Das ist keine Beleidigung. Sondern weil wir wissen, wie die Lage heute geworden ist. Leider auch bei Frauen. Wir reden nicht nur schlecht über Männer. Es gibt auch manche Frauen, die so sind. Die will jeden Tag bis 13, 14 Uhr schlafen und der Mann muss alles für sie machen und die will als Prinzessin leben, aber die hat nicht die Eigenschaften der Prinzessin. Die ist nicht Schneewittchen, ja? Und auch kein Cinderella. Die ist Schlümpfin hässlich. Deshalb, Barakallahu fikum, sagen wir Khairan, soll man aufpassen. Ja? Khair. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته ترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم رواه مسلم هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وانتبهوا بارك الله فيكم الخطب التي كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منها الجمعة فهي خطبتان أولى وثانية منها العيد وهي خطبة واحدة على الأرجح على الأرجح خطبة واحدة لأن هناك بعض أهل العلم يقولوا أيضا العيد خطبتان ثم بارك الله فيكم خطبة عرفة وخطبة أواسط أيام التشريق بعد عرفة هذا في منى وفي الخطبة بعد صلاة الكسوف وبعد وصلاة الاستسقاء في أيضا خطبة إذا في عندنا العيد وعرفة وأصل أيام التشريق والخطبة بعد صلاة الكسوف والاستسقاء وخطبة الجمعة طبعا وأهمها الجمعة وأهمها الجمعة وهناك أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس لأمر عارض فيصعد المنبر ويخطب والله أعلم أن هذه الخطبة التي يتكلم عليها هنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا رفاعة رجل أعرابي قالوا رجل غريب رفاعة أبو رفاعة عفوا تميم ابن أسيد كانت من هذا النوع وليست جمعة الجمعة ما كان يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر عارض فيدعو مثل الاستسقاء فهذه الخطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقالوا رجل أعرابي أو رجل غريب يسأل عن دينه يا أخوة ما الأهم المصلحة العامة أو الفرد لا شك المصلحة العامة فالأولى الخطبة أن يتمها ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في أنه يعلم هذا فلما علمه علم الجماعة فاستفاد هو والنبي صلى الله عليه وسلم أدب أصحابه بذلك ووجه هذا الإنسان وعلمه وعلم الصحابة وهنا أيضا شوفوا انتبهوا أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بكرسي يعني كان في عندهم كراسي والنبي صلى الله عليه وسلم جلس على الكرسي لأنه بعض الناس اليوم يلوم الشيخ إذا جلس على الكرسي طيب هاي النبي صلى الله عليه وسلم جلس على الكرسي فلا تلوم قبل ما تتعلم فعلمه مما علمه الله ثم شوفوا وأتم الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع خطبته من أجل هذا العارض وهذا فيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاءه يسأل عن العلم فلا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليش؟ لأنه قد يأتي هذا الإنسان ويريد أن يسأل فيؤخره فيموت قبل ما يسأل فذلك كثير من أهل العلم يخاف من هذا والبعض ما يفهم لما أهل العلم تطرح عليه أسئلة ويقول الناس خلاص تعبت تعبت، هو يبقى ويتابع في هذا، لأنه يخشى أنه أحدهم يموت أو أحدهم يفعل شيء ويكون خطأ فيلوم العالم نفسه، وأقول كيف ما علمت هذا الإنسان، لو كنت قلت له كلمة أو كلمتين الله أعلم. يعني ممكن الإنسان يأتي وعنده مصيبة وينتظر قول أهل العلم، فإذا ترك مثل المريض إذا ترك ماذا يحصل له؟ المرض يتفشى أكثر. كذلك الإنسان الجاهل ما يترك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الأسود ابن يزيد همذية، بارك الله فيكم. أبو رفاعة تميم ابن أسيد رضوان الله عليه زاكت Ich gelangte zu Allahs Gesandten sallallahu alaihi wasallam, während er gerade eine Ansprache hielt, und sagte: O Allahs Gesandter, das bedeutet Abu Rifa'a, Entschuldigung, sagte: O Allahs Gesandter, hier ist ein Fremder, der gekommen ist, um etwas über seine Religion zu erfahren und der nicht darüber weiß. Da wandte Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sich mir zu und ließ von seiner Ansprache ab, bis er zu mir gelangt war. Als man ihm einen Stuhl brachte, setzte er sich darauf und fing an, mich in dem zu unterrichten, was Allah ihn gelehrt hatte. Hierauf wandte er sich wieder seiner Ansprache zu und setzte sie bis zum Ende fort. Das ist bei Muslim überliefert. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Die Reden oder Ansprachen oder Predigt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehalten hat, die waren verschieden. Es gab Jumu'ah, Freitagspredigt. Freitagspredigt besteht aus zwei Reden. Erste Rede, dann Pause, dann zweite Rede. Zwei sind das. Predigt von Eid, Gebet. Das ist nach dem Gebet. Man betet und dann gibt es eine Ansprache. Bei manchen Gelehrten sind das zwei wie Jumu'ah. Aber normalerweise das nur eine. Die Beweise sind nur für eine. Es gibt Predigt am Arafah. Vor dem Eid-Gebet, Predigt nach Salat al-Kunis oder Mond und Finsternis. Predigt bei Salat al-Istisqa, wenn man deshalb hat er eine Ansprache oder Rede gehabt. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi weise. Und er wusste, dass diese Person nach Wissen sucht. Deshalb ist der Prophet auf dem Stuhl und die anderen auf dem Boden. Hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde mit ihm das gemacht. kritisiert. Und das geht, dass man einen Stuhl bekommt und redet und die anderen sitzen auf dem Boden. Das ist überhaupt kein Problem. Auf jeden Fall, Barakallahu. Hat gelernt. Dadurch. Und dann hat der Professor auch seine Rede weitergehalten, Salawatu Rabbi wa Salam Ali. Und das belegt seine die Ansicht und die Ansprache. كثيرا لقبلت الذراع والكراع بارك الله فيكم ذراع الشاة وكراعها عيد يعني لطعام العقيقة أو لطعام الوليمة حتى ولو كان كراع لقبلته حتى لو كان شيء قليل لقبلته وهذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. والأخير وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق طبعا لها اسم آخر على كل أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه إلا وضعه يعني ما ترفعوها في هذه الدنيا إلى شيء كبير فكل ارتفاع في الدنيا يؤول إلى انخفاض يعني فلتكن أسبق الناس وأعظم الناس سيأتي يوم تصبح ضعيفا وسيأتي من يسبقك ومن يكون أقوى منك فالذي يتجبر على الخلق فليعلم أن هناك جبار أقوى منه ومن علا فالله أعلى من علا فالله أعلى وهذه المسألة فالعضباء لما كانت صغيرة كانت تسبق أما لما كبرت خلاص ما صارت تسبق فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يكبرون في طاعته صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أنس رضوان الله عليه اتسيلت dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine drei Finger nach dem Essen anzulecken pflegte. Dass er sagte, wenn der Bissen eines von euch herunterfällt, dann soll er ihn aufheben, dann gegebenenfalls und ihn herauf essen und ihn nicht dem Satan überlassen. Weiterhin ordnete er an, die Schlüssel mit den Fingern, die Schüssel mit den Fingern auszuwischen und letztere dann abzulecken. Wozu er sagte, ihr wisst ja nicht, in welchem Teil eures Essens der Segen liegt. Das ist bei Muslim. Das heißt, wenn du isst mit der Hand, mit den Händen, natürlich mit der rechten Hand, mit der linken isst man nicht, dann isst man normalerweise mit den drei Fingern. Du kannst auch mit den fünf, kein Problem. Aber normalerweise mit drei isst man, wenn man ein Biss nimmt oder Reis oder etwas mit der Hand. Und das sollte man lernen. Vielleicht jetzt hier, wenn man heute versucht, dann weiß man nicht. Aber wenn man das gelernt hat, dann kann man ruhig machen. Wenn man fertig ist vom Essen, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese drei Finger geleckt, sallallahu alaihi wasallam. Weil es kann sein, dass in diesen drei Fingern der Segen des Essens ist. Dann hat der Prophet, wenn ein bisschen auf den Boden fällt, natürlich barakallahu fikum auf den Boden, und da kann man das aufheben, da kann man sozusagen wieder, nicht jetzt auf den Boden und es gibt alles, sage ich, Mörtel und sowas und du kannst überhaupt nicht mehr damit anfangen. Aber wenn du noch, wenn das noch zu retten ist, angenommen jetzt, es gibt Teppich, das ein bisschen von dir ging auf Teppich, du kannst das nehmen, wenn du das sauber machen kannst, dann isst du das und überlässt du das nicht dem Teufel, dem Scheitan. Zweitens. Drittens. Und das ist Bescheidenheit. Und das ist, dass man so bescheiden lebt. Ja, und drittens, barakallahu fikum, wenn man gegessen hat, dann sollte man den Teller oder Schüssel ablecken und sozusagen, barakallahu fikum, wirklich auswischen. Mit der Hand oder wenn man auch mit Löffel isst und so weiter. Das wird, man lässt nicht in Schüssel oder im Teller. weil man nicht weiß, wo der Segen ist. Und das sind bestimmte Themen, die belegen, dass man bescheiden ist und dass man nicht verschwenderisch ist und dass man Allah subhanahu wa ta'ala, dass man dankbar ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht, damit er uns das auch beibringt. Und nicht, dass man heute, wal'iyadu billah, alles sozusagen, was nehmen will, und der will man sich zeigen, Löffel hier und ich weiß nicht, diese Etikett Sachen. Jeder kann das machen. Aber man sollte normal sein im Leben. Aber bitte aufpassen. Nicht ist, dass du zum Beispiel eingeladen wirst und du siehst alle Leute, die machen Etikett und du fängst an, was zu machen vor ihnen, damit du sage ich jetzt so aus der Reihe tanzt. Nein. Sollte man normal sein. Abu Hurairah radhiyallahu anhu auch erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah berief keinen Propheten, der nicht Schafe gehütet hatte. Seine Gefährten fragten ihn, und du? Er sagte, ja, auch ich habe sie für ein paar Qirat für die Leute von Mekka gehütet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und andere Propheten haben Schafe gehütet. Damit sie lernen, damit sie bescheiden bleiben, damit sie lernen, damit sie hart werden im Leben, damit sie geprüft werden im Leben. Das haben wir ein paar Mal genommen, deshalb brauchen wir nicht nochmal Barakallahu fikum alles so erklären. Abu Huraira auch sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, würde ich zu einem Essen aus einer Schafshaxe oder Schulter eingeladen, so nehme ich die Einladung wahr. Wahrlich an. Und bekäme ich ein Schafschulter oder Haxe geschenkt, so nehme ich sie wahrlich an. Das auch bei Bukhari. Der Prophet war bescheiden. Der hat von den Leuten nicht mehr verlangt, als was sie können. Und wenn sie ihm etwas das zum Essen, das wird, wenn du heute jemand, überleg dir, du sagst jemandem, ich lade dich zum Essen an. Dann kommt die Person und du machst ihm nur Nudelsuppe. Der wird gucken, der sagt, wo ist das Essen? Aber normalerweise, man sollte bescheiden bleiben. Wenn dir jemand auch das gibt, okay, es gibt manche, die sagen, ich habe die ganze Zeit nicht gegessen, damit es mir Nudelsuppe gibt. Ja, aber vielleicht die Person könnte dir das nur anbieten. Deshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier das gemeint, weil das bei ihnen ganz normal war. Ja, das wird auch angenommen, eine Person heiratet und der hat dir, der hat nichts, der kann nicht kochen außer dies. Und er gibt dir das, dann akzeptiere es. Ist kein Problem. Sei nicht von den Leuten, der will bei jeder Sache, ich weiß nicht was. Dann Barakallahu fikum, der sagte, auch wenn jemand mir etwas schenkt, dann nehme ich an. Das heißt, du musst nicht immer ein Geschenk bekommen, was groß ist und so weiter. Manchmal auch eine Blume ist ein schönes Geschenk. Oder zum Beispiel, das schönste Geschenk ist, dass man für dich Bittgebet macht. Und es ist genug eigentlich. Aber wenn man Wissen hat und Bescheidenheit hat und Erziehung bekommen hat, dann versteht man solche Sachen. Aber wenn man anders gelebt hat und diese Erziehung, islamische, nicht bekommen hat, dann denkt man total anders. Und da kann man heute anhand tausende Beispiele das zeigen. Geht zu Leuten heute mit Gewand. Und vielleicht dein Gewand ist ein bisschen schmutzig. Und schau mal, wie sie dich anschauen. Geh mal zu den Leuten heute nicht mit einem dicken Wagen. Zum Beispiel gehst du zu einem Termin und du nimmst einen Wagen, egal. Ja? Aber gehst du mit ihnen mit einem Mercedes und machst du alles Automatik und so und zwei Bodyguard und zeigst du dich, dann die Leute so, aufpassen. Aber bei uns ist nicht die Anerkennung von den Leuten am wichtigsten, sondern oder wichtig. Die Anerkennung bei Allah subhanahu wa ta'ala ist am wichtigsten. Das sollte man lernen. Anas radhiyallahu anhu auch erzählte, die Kamelstute des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die hieß Al-Adba. Die Kamelstute Al-Adba vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ließ sich nicht oder beinahe nicht überholen. Doch einmal kam ein Wüstenaraber auf seinem jungen Reitkamel und überholte sie. Dies fanden die Muslime unerträglich. Und als der Prophet davon erfuhr, sagte er, es ist Allahs Pflicht, etwa in dieser Welt sich nicht erheben zu lassen, oder ohne es wieder zu erniedrigen. Oder lieber nicht so erniedrigen. Erniedrigen könnte, ich denke, das ist falsch, jetzt zu erniedrigen sagen. Sondern wenn etwas sozusagen seine Gipfel erreicht hat, dann wird er von diesem Gipfel runterkommen. Du wirst nicht immer oben bleiben. Heute zum Beispiel bist du in einem Thema angenommen. Du hast deine Muskeln und du kannst 300 Kilo tragen. Morgen wirst du alt. Du wirst nicht mehr 3 Kilo tragen können. Heute bist du schnell beim Laufen. Morgen wirst du, das wird morgen im Arabischen, wenn man sagt morgen, das ist aber in Zukunft. Nicht morgen, morgen, weil manche Leute, die verstehen alles wortwörtlich. Ja, in Zukunft wirst du alt und dann kommt ein junger Mann und der wird dich besiegen. Deshalb denk nicht, dass du immer dieses Niveau behalten kannst, was du hast. Auch in Wissen. Heute hast du Wissen, aber wenn du älter wirst und du fängst an zu vergessen, dann vielleicht kommen Leute, die noch jung sind und die können mehr haben, weil sie mehr gelernt haben. Aber Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, das ist die Regel. Keiner bleibt immer gipfelmäßig, sondern die Leute schwanken in diesem Leben. Und dieser Kamelstute war immer stark, als sie jung war. Aber als sie alt gewesen war, dann kam ein junger Kamel und sozusagen, der hat sie besiegt. Und das ist auch die Sache in diesem Leben. Also denke niemals, dass du über die Leute bist. Und denke niemals, dass du alles machen kannst. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sache in seiner Hand. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Leute nach oben oder nach unten. Und er entscheidet subhanahu wa ta'ala, wie die Sache sein wird. Aber eins ist Fakt. Bist du bescheiden? Hast du Weisheit? Hast du Wissen? Versuchst du vorbildlich zu sein? Versuchst du nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Sunnah zu praktizieren? Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich ehren in diesem Leben und seine Anerkennung bekommst du. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich anerkennt und wenn Allah dich liebt, wenn Allah dir hilft und dich unterstützt, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, egal was die Leute sagen und egal was die Leute von dir halten. Deshalb meine Empfehlung zuletzt ist, wir sollen barakallahu fikum nach diesem Weg suchen, wie Allah mit uns zufrieden ist und nicht, was die Leute zu uns sagen. Aber mit dem Wissen und Weisheit und Bescheidenheit, was wir in unserer Religion haben. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم